መሰለኝ እንደምን ናቸው? ከዚህም እዛ ያላቸው ስሙት ሮሮውን ወሬውን የደረሰበትን ወንድምህን እህትህን ሴነ አይንት ለሀውዘ ቴሌፎኒርን ኮሊንግ ሆም Ein Zimmer in Köln. The line is not good to call to Ethiopia. Martina, did I ever told you the story about the first telephone in my village? Das macht mein Freund Melko immer, wenn die Leitungen besetzt sind. Trotzdem sage ich... No, you never told me about it. Okay, the story is about our neighbor Sambiniam. And his mother, Alemush. Die Helden sind my family. Aus Bonga, einem Dorf in Äthiopien. You know that Biniam is my relative also. He's my cousin. Es ist immer ein Cousin. So my cousin Biniam, he was the first from our families to leave our village to go to the friendly countries, to America. Als du das Land verlassen hast, habe ich dich mit großer Hoffnung zum Flughafen gebracht. Eines Tages ging Melkos Cousin Biniam nach Amerika, um dort von morgens bis abends nichts anderes zu tun, als Rennpferde zu waschen. Dabei verdiente er so viel Geld, dass er seiner Mutter Alemush davon ein Telefon kaufen konnte. It was the first telephone in a private house. It was a very precious thing. And that's why Alemush locked the telephone in the box. And then she waited her son from America to call. Alemush wartete. And wait, and wait. Und wartete. She wait, and wait, and wait, and wait. Wir sind Weltmeister im Warten. One day, she has to go to the market. Deshalb bittet sie ihre Nachbarin, auf das Telefon in der Kiste aufzupassen. She says to the neighbor, if my son from America call, tell him I went to the market and I will be back soon. Kaum hat Alemush das Haus verlassen. Ring, ring. Ring and ring. So the neighbor, she don't know what to do. And then she gets very nervous. Ring, ring, ring. Finally, she starts talking the telephone in the box. No, she's not here. She went to the market. She'll be back soon. Das ist meine Lieblingsgeschichte. This is my favorite story from your village. Mine also. This was the good old days. I was 20 years old at that time. You know what I think? This was the beginning of globalization. You are right. እግዚአብሔር ባጠገቤ ከሆነ አልደበቅም ኖ አልደበቅም የቦንጋ ልጆች Bonga Boys. Global Village Stories. And ጨዋታ ከማርቲና ሹልተ. Featured von Martina Schulte. Jan hoy, bata gebeke kome, lemin peralew, sile yemisab chenefer bemata. I'm wondering, in the global village, don't you think the line could be a little bit better? Aznake. Melko, die haben die Dorfstraße asphaltiert. Und was machen jetzt die Leute mit den Eseln? Die demonstrieren. Ich habe das schon bei Google Earth gesehen. Die ganze Welt ist ein Dorf geworden. Ich kenne auch Habta Mumamos Website. Er hat das wirklich gut gemacht. Bom, bom, bom. በያገሩ ዞራችሁ እንደምትመለሱ በሙሉ ይኸው ትጠብቃችኋለች ያገራችሁ ቦንጋ ሴነ 2 Willkommen in Bonga. Welcome to Bonga. Perle von Ethiopia. የሚያሳዝን ነው አሁን የምትሰማው የድንጋይ Melko, ich stehe da, wo es früher das frische Wasser und die Pfirsichbäume gab. ያነ ሁሉ ኮክ ያነ ሁሉ Hörst du die Äxte? ወይራ ያነ ሁሉ ጌሾ በጣም መፈጠር ከያሳዝናል በሙሉ አንድም ዛፍ Heute gibt es nicht einen einzigen Baum, der noch was taugt. Der Fluss ist trocken. Ein paar Hütten und Steinhäuser an der frisch asphaltierten Hauptstraße, Hotels, Bars, der Dorfladen und ein Kino. in dem die neuesten Blockbuster aus Addis Ababa in einer ganz eigenen Geschwindigkeit laufen. Die Einwohner von Bonga sind äthiopisch-orthodoxe Christen. Ich will nach Amerika. Ich will, dass es meiner Familie besser geht und meinem Land. Was ist nur los mit Gott? England. I love you. English, I love you. Also ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich bleibe bestimmt nicht hier. Ich bedanke mich für jeden Tag. Ich bedanke mich für jede Nacht. Also, wenn ich noch jung wäre, Leute, ich würde mich morgen auf den Weg machen. Aber warum bin ich immer noch am schlimmsten Ort der Welt? Melku, höre ich deine Hochzeit im Hintergrund? Ölk Alem. Ja, ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Na, okay. Typisch Bonga. Heiraten und Kinder kriegen ist alles, was sie können. Und das bei der Lebensmittelknappheit. Es gibt nichts zu essen, aber Hochzeiten. Es ist seltsam. እንኳን ደና መጣችሁ ለተመለሳችሁ በሙሉ ለምትፈልጉ መሄጃ ሲነ ድራይ BMW BMW Am Abend, wenn die Straßen nach Parfüm riechen, sitzt der männliche Teil der Bevölkerung im BMW. Einem einzigartigen Etablissement für die Studierten, Berühmten und Reichen der Stadt. Ein paar Holztische, gestampfter Lehmboden mit Gras ausgelegt. An der Wand das BMW-Logo. Ein Meisterwerk des Dorfmalers Artis de Schommel. Nur, dass das W in seiner Version ein V ist. Und wir als Maris singen die ganze Nacht. Es ist der Abend, an dem Melkus Cousin Abebe, gerade aus Israel zurückgekehrt, mit ein paar Freunden mehrere Flaschen White Horse leert, nicht mal Johnny Walker, die er bezahlt hat. Denn das erwarten wir von den Leuten aus dem Ausland. Dass sie die Daheimgebliebenen an ihrem Reichtum teilhaben lassen. Deshalb sitzt Abebe auch hier. Er traut sich nicht nach Hause. Warum? Angst vor seiner Frau, wie wir alle. Jetzt steht er auf, schmeißt den Asmari ein paar Dollar hin. Und singt für unseren Cousin Melku in Deutschland. Wie geht es dir, Melku? Arme Melku, Bruder von Mulu, ganz allein bist du in Köln. 8 Jahre warst du nicht in deiner Heimat. Oh, Diaspora. Oh, deutsche Diaspora. Abebe. Erinnerst du dich noch an Melko? Früher haben wir ihn immer König von Bonga genannt, weil er das halbe Dorf mit Bier abgefüllt hat. Der Hafen. Ich weiß noch, Melko. Er hatte einen Souvenirshop, stimmt's? War gut im Geschäft. Er soll in Deutschland reich geworden sein. Deswegen kommt er nicht zurück. Okay, Abebe. Was hast du uns aus Israel mitgebracht? Szene 4. So ein Millionärsleben. A Millionaire's Life. Im fernen Köln betritt Melku 40 Jahre und in Deutschland reich geworden. Suite Nummer 256 des Hilton Hotels. Ah, oh, it smells like Africa toilet. መቼም ሁሉም ይጠይቋቸዋል የት ነበራችሁ? CNFM, America, America, here I come. Hallo, Mulier. Tane. Mulu, Melkus kleiner Bruder, 31. Mulu wird Bonga morgen verlassen. Sein Vater Melesse, 85, und seine Mutter Erkalem, 72, bleiben zu Hause zurück. Ich werde sie vermissen. Mama weint seit Tagen und Papa. Als ich aus dem Haus ging, umarmte Papa mich und sagte, das ist das letzte Mal, dass ich dich so im Arm halte, mein Junge. Hier, kauf dir davon das Ticket nach Amerika. Und weißt du, wie viel es war? 100 Birr. Melku. Mit dem Geld kommst du nicht mal nach Addis. Ah ja, Baba. This is not America. Schon als kleiner Junge hat Mulu von Amerika geträumt. Jetzt wohnt er in der besten Gegend von Los Angeles. This is not the best area, you know. You can see so many immigrants, you know. It look like an Ethiopian town, you know. Dino Shanti town, it look like that. Mulu, Melkus kleiner Bruder. Neuankömmling in Los Angeles, Kalifornien. Stadtteil South Central. Drei Schlösser an der Tür eines Einzimmer-Apartments, das er sich mit seiner Frau Magdus, 28, teilt. Hast du die Polizei gehört? Du meinst die Hubschrauber? Ich war im Park und hatte gerade Selle am Telefon. Da sehe ich, dass der Hubschrauber über mir kreist. Du kennst doch den Eingang bei der Kirche. Ein Helikopter fliegt über meinen Kopf und leuchtet mich an. Du bist halt so wichtig geworden. Ich beneide dich. Und ich muss weiter mit diesem langweiligen Volk rumhängen. Hier lässt sich das Volk, das dich nicht kennt, in Ruhe. Und du lässt es auch in Ruhe. In diesem Land herrscht noch Respekt. Das ist ja toll. Also ich wäre nach Hause gegangen. Wieso? Wie jemand, der etwas verbrochen hat. Wir sind doch nicht in Äthiopien. Okay. Willkommen zu Hause. Welcome home. Hi, Melkus Cousin Abebe hat nach 5 Jahren in Israel all seinen Mut zusammengenommen und ist zu seiner Familie nach Hause gegangen. Wie geht's euch, Kinder? Wie geht es dir, Mita? Die Kinder sind groß geworden. Der Empfang ist zunächst herzlich. Abebe küsst seine Frau Masa. Erzählt seinem Sohn Bruk, dass in Israel alle Kinder einen Computer haben. Der Bruder seiner Frau kriegt ein Handy. Danke, Abi. Hat das auch eine Kamera? Nee, keine Kamera. Keine Kamera? Das ist seltsam. Selbst die Handys, die man hier auf dem Markt kaufen kann, haben eine Kamera. Oh, Abebe. Naja, danke. Weißt du denn nicht, dass die halbe Nachbarschaft eine Kamera-Handy hat? Was hast du nur in Israel gemacht? Deine Hände sind verätzt. Rot. Wie bei einem Leprakranken. Are you strong? We have a strong work in the kitchen. Haben die Leute in Israel gesagt. Und du? Let me try it. Okay. Und sie? Kushi, kushi, kushi. You know, haben dich an den Gastronomen gestellt. Kushi means it's black. And Topi also they say. Gastronom, you know, you understand what it means. Da hast du 5 Jahre, 6 Tage die Woche, 100 fettige Auflaufformen gereinigt. Then I have to wash that gastronom through iron scotch, with brush, with hot water. Ich habe Auflaufformen mit einer Stahlbürste und diesem Chemiezeug PL2 geschrubbt. Meine Haut ist weg. Ich hätte mit Handschuhen arbeiten müssen. But you know, when I use glove, I can't work. Die Was von den 40 Dollar am Tag übrig blieb, hast du deiner Frau Masa geschickt. Die hat sich Kleider gekauft, eine Couchgarnitur und einen dreiteiligen Frisierspiegel. Sie wusste ja, du kommst bald aus Israel zurück. That she thinks that I have money also there. Aber deine Taschen sind leer, Abebe. But I was not having money. Wie soll Masa nur den Nachbarinnen erklären? Also ich habe davon geträumt, dass er zurückkommt und unser Leben verändert. Jetzt sind meine Träume schwarz geworden. Dass du nur Geld für ein paar Runden White Horse mit nach Hause gebracht hast. Ich weiß nicht, was er mit dem Geld gemacht hat. Ob er es von mir versteckt, ob er es verhurt hat oder ob er da einfach seine Hände in den Schoß gelegt hat. Szene 8. So ein Millionärsleben. Zweiter Teil. A Millionaire's Life. Part 2. In Suite 256 im Kölner Hilton empfängt Melku, Ex-Fremdenführer und Ex-Souvenirshop-Besitzer in Bunga, Äthiopien. Später Asylbewerber, Fensterputzer, Karussellbremser und Callshop-Besitzer in Köln, die Medien. Was hat es gekostet, nach Europa zu kommen? I paid $20,000. You can buy passports. It is very simple. In my village, we don't use boats. We just fly. And how did you get the money? Woher hattest du das Geld? From you, from friends. In my village, we only have to sit and wait. The money will fly into our pocket. Entwicklungshilfe. Bunga Boys. In Bunga. There is more chance than anywhere else. Zumindest für den männlichen Teil der Bevölkerung. Excuse me, miss. Do you like to join with a guide to show you the churches? Denn zum Glück für uns alle hat der weise König Fasilides vor 1300 Jahren hier ein Schloss hingebaut. Ein paar Felsenkirchen und einen Obelisken. It is one of the wonders of the world, Martin. UNESCO Weltkulturerbe. Ich liebe die UNESCO. Du sagst, Fremder, kannst du mir ein Wörterbuch kaufen? Weil du morgen eine wichtige Prüfung hast. I want the book, the Dishkrani. The what? English book. Ah, English dictionary? English Dishkrani, yeah. Yeah, in American English. But without that book, not going to school. I have examination after tomorrow. Und wenn die freundliche Touristin dir helfen will, dein Englisch zu verbessern, bringst du sie zu einem Laden. So how much is this book? Der Verkäufer überlässt es dir zum super Sonderpreis. 150. 150 Birk? Yes. 75 sind für dich, 75 für den Verkäufer. 20.000 Touristen im Jahr. Macht bei 3 Büchern am Tag $40 Gewinn. ستهير شنطهن يمولاه ستمتع شنطهن يمولاه تين تين ملكوس كوفا ملكوس سويت كيس. This is for my mother and this one is for my dad and this one is for Thomas. Wow, Nike. Deine Eltern werden super hip. Ein Hochhaus in Köln, 70er Jahre. Sozialer Wohnungsbau. 10 Quadratmeter, Linoleumfußboden, vollgestellt mit Paketen und Tüten. Tell for everybody that I live in the skyscraper in the 12th floor. And don't forget to mention that I have a swimming pool in my house. Ich. Im Keller ein Schwimmbad, in dem seit der Ölkrise kein Wasser mehr war. It's a good quality, no? For my parents, I kind of said the cheap one. This is for Satachi. Who's Satachi? She's the daughter of Kasachi, our neighbor. Ah. She used to be my girlfriend when I was back home. I bought it from Sandy. An der Wand 3 Poster. Der Obelisk von Bonga, die Felsenkirchen und das Schloss von König Fasildes. Oh, Martina, Autorin aus Köln. Du packst die Geschenke für Melkus Family in einen Koffer. 30 Kilo. Die dir am Flughafen eine Menge Probleme bereiten werden. Warum tue ich das? I think you're completely crazy. I mean, you spend more than 700 euro on that stuff. You know, if I go myself, it will cost me much more. So it's okay. And please don't forget the picture, Martina. You know, the special one? አገራችን ምን አላት የምታይ የምትልከው ምን አላት የምትጠብቀው ሲነ ኤፍ ኤክስፖርት ሽላጋ ቦንጋ ጌልስ. Es war einmal eine Mutter von 7 Töchtern. Kasic Birara, Mutter von Melkus Ex-Freundin Setachi und 6 weiteren Töchtern. Und die einzige im Ortsteil, Ribekentu, die einen Fernseher besitzt. Sitzt auf ihrem dreibeinigen Hocker. Sie sagt, für die Zukunft wünscht sie sich nur noch den Tod. Sie sagt, sie würde sich freuen, wenn man sie umbringen würde. Es war einmal eine Mutter von 7 Töchtern. Meine Tochter Asnako ging nach Jeddah. Eine, sie hieß Asnako, schickte sie nach Jeddah, Saudi-Arabien. Dieses Jeddah, egal ob du legal oder illegal dort bist, ist ein schlechter Ort. Sie sollte dort als Dienstmädchen arbeiten. Dieses ganze Saudi-Arabien ist nicht gut. 2 Jahre lang schickte Asnako ihrer Mutter jeden Monat 1500 Dirr. Einmal einen 29-Zoll-Fernseher und ein Plastikmoped für ihren 5-jährigen Sohn Teddy. Weil alles so gut lief, schickte Kasic ihre zweite Tochter aber war hinterher. Sie wollten mich unterstützen, damit ich kein Bier mehr verkaufen muss. Als ich gerade begann aufzuatmen, passierte es. Kaum war Awawa in Jeddah angekommen, wurde ihre ältere Schwester Asnako verhaftet. Sie war illegal, wie so viele Dienstmädchen. Vor 10 Monaten haben sie Asnako auf der Straße verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Da ist sie sehr krank geworden. Man hat sie noch in ein Krankenhaus gebracht. Aber da ist sie nach 2 Tagen gestorben. Sie haben sie aufgeschnitten und ihre Organe rausgenommen. Unser Cousin sagt, dass sie die verkaufen. Allein an dem Tag, an dem Asnako gestorben ist, sind 6 weitere Leichen von Äthiopierinnen in dem Krankenhaus aufgetaucht. Und so bezahlte Awawa, die zweite Tochter, gerade in Saudi-Arabien angekommen, mit ihrem Lohn ein Armenbegräbnis auf dem Krankenhausfriedhof. Awawa ist dann wohl, so sagen die anderen, verrückt geworden. Sie hängt nur noch so rum. Kann nichts arbeiten und doch kein Geld mehr schicken. Jetzt hockt Awawa irgendwo in einem Apartment in Riyadh. Keiner weiß, ob sie überhaupt noch lebt. Kasic hat seit einem halben Jahr nichts mehr von ihr gehört. Und weil sie nicht weiß, wie sie ihre Töchter und den kleinen Teddy ernähren soll, schickt sie ihre dritte Tochter Setachi zum Arbeiten ins BMW. Dort singt Setachi für Geld und macht Männern das Bett. Ich habe immer nur dich gewollt, meine Jugendliebe. Schaut euch dieses Weib an. Was soll ich mit ihr? Ich besteige lieber einen Esel als sie. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an. Ich mache mir Sorgen, dass er ein Glatzkopf ist. Aber je länger ich ihn anschaue, desto mehr verwandelt er sich in ein Goldstück. This is the life of the Bonga girls. እህትስ ምን ይዛ መጣች? ወንድምስ ምን ይዞ መጣ? ሴነት ቤት ምንስ ኮፋ? ምንስ ስዊት ኬስ? Auch in Bonga wird gepackt. Eine gewebte Baumwolldecke. Daiti, das ist doch nicht so schwer. Nein, es ist in Ordnung. Komm, pack das noch rein. Es dürfen nicht mehr als 40 Kilo sein. 7 Kilo Schuro, Kitfo und getrocknetes Berberi, zwei Säcke Dürkosch. Packt Melkus Cousine Mimi, 31, seit 7 Jahren in Bahrain, offizielle Berufsbezeichnung Dienstmädchen. Klar. Nach 7 Wochen Heimaturlaub in Bonga, der sie $5,000 gekostet hat, in ihrem Koffer. 5 Kilo geschnittenes Gras. You're going to take this grass? Yeah. What? What? What? Really? Mama, what is that? This is church water. Holy water? Church water. Heiliges Wasser aus Bonga. Wie bezahlt sie das nur alles? Das ist top secret. Aber du weißt es natürlich. Mimi hat Karriere gemacht. Ein Job in einem japanischen Restaurant. Dann ein amerikanischer GI. Und dann... Er ist nett, aber alt. Ein netter... älterer, wohlhabender Sheikh. What's his name? Abdallah. Fliegt einmal im Monat aus Saudi-Arabien ein. Weißt du, die meisten Araber wollen dich nur benutzen, dein Körper. Aber er ist anders. Er hat dir ein Apartment gemietet mit Gasherd. Und einem französischen Bett. Er ist strenggläubiger Muslim. Manchmal sage ich zu ihm, ich bleibe in Äthiopien. Ich komme nicht zurück. Ich brauche ein Baby und einen Ehemann. Ich will hier nicht meine Zeit verschwenden. Denn Mimi ist 31 und will, was alle Äthiopierinnen wollen. Er sagt immer, er kann mir kein Kind machen. Er sagt, ich bin ein verheirateter Mann. Aber wenn ich eins von einem anderen bekomme, hilft er mir, es großzuziehen. Szene 13. Von Männern und Frauen. Size matters. Melku. Und was treibst du so, Mimi? Ich arbeite immer noch als Kellnerin in einem japanischen Restaurant. Melku, stell dir vor ein paar Tagen habe ich in Bonga deinen Bruder Mulu getroffen. Gott sei Dank hat das mit Amerika geklappt. Ich habe gehört, dass er eine Frau aus Bonga geheiratet hat, die da schon länger lebt. Ja, seine Jugendliebe. Magdes. Sie hat ihn tatsächlich nach Amerika geholt. Ich würde auch gerne heiraten. Ich werde alt. Kannst du mir nicht eine aus Bahrain schicken? Ich kenne eine, die würde gut zu dir passen. Ist sie größer als ich? Nein, sie ist nicht größer als du. Wenn ich größer bin, dann ist alles in Ordnung. Szene 14. Obama Burger mit Ruai. Obama Burger. Oh, Mulu. Ah, I'm cleaning the dining room area. Morgens wischst du das Esszimmer in L.A. I'm not like Melku, just Melku. Yeah, because you're still new to the Western world, you know? Yeah. If you are in the Western world, as long as Melku, you will be as fast as him. We will see it. Danach saugst du Staub. Your vacuum cleaner looks like a spaceship. Yeah. You like vacuum cleaning? Yeah, I like it very much. Because of this is easy, you know, cleaning, no? Es ist so einfach. In Äthiopien geht das nicht. Like this opportunity to vacuum it, you know? Hier kann man ganz einfach mit einer Maschine sauber machen. You know, you can vacuum easily by this machine, you know? I love it very much. Und dann hörst du die Nachrichten bei Voice of America. Amharischer Dienst. Die Topmeldung heute. Bonga hat jetzt ein Barack Obama Restaurant. Moderator. Gibt es auch ein Obama-Essen? Ja, wir haben einen Obama-Burger. Was hast du denn für eine Beziehung zu Obama? Man kann sagen, dass ich sein größter Fan bin, weil der Name Obama gut für mein Business ist. Jetzt schneide ich die Zwiebeln für das Rührei. Nach den News brätst du deiner Frau Magdes ein Ei. Siehst du? That is one thing problem for me, you know. You have to cry? Yeah. Ich muss dabei immer heulen. Oh my God! I cut my finger. Jetzt habe ich mir den Finger geschnitten. What would your mother think if she see you like that? Wenn deine Mutter dich sehen könnte, my brother in L.A. Oh, mein Sohn, was ist mit dir passiert? In Äthiopien kümmern sich die Männer nicht ums Kochen. Es wäre eine Schande, sein Essen selbst zuzubereiten. Und deine Freunde erst. My sister in the kitchen. I have told them. Es war die Nachricht in Bonga. Mulu kocht. Wo ist eigentlich deine Frau, Mulu? Salam, Lenante, Melkam, Lenante. Szene 15. Glücksritter. Global Players. Ferenc, kommst du nach Bonga? Wunder dich nicht. Sie werden dir all dein Geld wegnehmen. Wundere dich nicht. We have a lot of business systems. Some of them I invented myself. And I also teach for my brother. Du sagst, Fremder, möchtest du ein altes Silberkreuz kaufen? Wunder dich nicht. I remember one time, you know. I remember that. The tourists, you know, they like it very much, old things, you know. Die Touristen lieben alte Sachen. Einer fragte mich, wie alt ist dieses Kreuz? I said him. Und ich sagte, 300 Jahre. Not more than one year. Es war nicht mal ein Jahr alt. Ich sagte, das kostet $600. Und er, sagen wir 550? Und ich, weil du es bist, 575. Am besten packst du es in Geschenkpapier und steckst es unter deine Klamotten, wenn du das Land verlässt. Dann hast du keine Probleme am Flughafen. Für Ungeduldige gibt es auch schnellere Wege. We call it shortcut. Du sagst, some of my friends, for example, before 6 months, he was married and then he's in America. Einer meiner Freunde hat vor 6 Monaten geheiratet. Jetzt ist in Amerika. So begab es sich eines Tages, es war im Jahr 1999, dass Melkus Freund Selalem, 25, und wie fast alle Männer im Dorf Fremdenführer, eine belgische Touristin traf. Oh, I think you have to work very hard and then you have to be very direct and honest. Du musst hart arbeiten und ehrlich sein. Everybody can't have this chance, I mean. Das war der Tag, der sein Leben veränderte. Stimmt doch, oder, Selalem? A little bit. Now, I don't know. I mean, it could be that, but I left, after. Then, Ihr Name war Flor. Damals war sie 62. And then we had a relation and then, dann hatten wir eine Beziehung und dann hat sie dich geheiratet. Und dann? And then after 1 year I left Ethiopia. Then I was until the, then, ein Jahr später habe ich Äthiopien verlassen. Und dann? Warst du in Brüssel, Belgien. Jetzt ist Flor 72 und du 35. Sie baut hier ein Hotel. And we'll have a swimming pool here and also we'll have a, yeah, expansion plans. 42 Zimmer direkt am großen Obelisken. To finish totally, at least we need 10 million worth, almost $1 million. Wir brauchen $1 million für das gesamte Hotel. Die Leute im Dorf sagen, wenn das Hotel fertig ist, wirst du sie verlassen. Who wants to drive old car? If you can drive Porsche. Szene 16. Ein schwerer Fall. This is America. Okay. Looking in this audience, I see one of you getting a chance and winning a fortune, huh? Mektas, 28. Ausgebildete Krankenschwester. Frau von Mulu und Schwägerin von Melku, Köln. Seit 8 Jahren in Los Angeles. I'm stressed for him. Liegt auf der Couch. Im Fernseher läuft Deal or No Deal. This offer is guaranteed. Sie kann sich nicht bewegen, nur liegen und nachdenken. Zu viel nachdenken. 561,000. Gestern habe ich mich gezwungen, etwas länger zu sitzen, aber es war sehr schmerzhaft. Ich will nicht, dass die zu Hause davon erfahren. Gestern war sie mit ihrem Mann Mulu beim Anwalt. Okay, that's a claim form that you filled out. Actually, I have just normal back pain. It wasn't like, you know, because I'm a nurse. Mactis ist ausgebildete Krankenschwester. So everybody has back pain as a nurse. I believe so. You don't have any back pain? I have back pain. So we're just sitting even. Die einzige auf der Station, die nicht von den Philippinen kommt. But it got worse pain since I started working for Kaiser. Wouldn't make sense. Die Kolleginnen gaben ihr die besonders schweren Fälle. Fette, schwabbelige, bürgerfressende Amerikaner. Mactis hat angepackt, bis es knack gemacht hat. Wie es weitergeht, entscheidet ein grünes Buch. Yes, that is America. Das grüne Buch da hinter Ihnen, das ist der AMA-Arbeitsunfähigkeitsindex. Ein Arzt wird entscheiden, wo sie da einzuordnet sind, und in ihrem Fall wird es wohl auf 8-10% Arbeitsunfähigkeit hinauslaufen. Das ist nicht viel. Ich denke, sie werden 50% als arbeitsbedingte Schädigung und die anderen 50% als degenerative Veränderungen einstufen. Das heißt, man wird dich feuern, aus der Krankenversicherung werfen und dir, wenn du ganz viel Glück hast, $5,000 Abfindung zahlen. Obwohl sie erst 26, 27 Jahre alt sind, wird man sagen, sie haben diesen winzigen Prolapse bei L5-S1 und dazu einen äußerst engen Rückenmarkskanal. Ich meine, die können sich das verrückteste Zeug ausdenken. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie darüber nachdenken können, was Sie tun, wenn Ihr Arbeitgeber die Lohnzahlungen einstellt. Stopp! Alle in Bonga zählen auf Sie. Und auf Ihr Geld. Ihre Mutter, Ihre Tante Yayesh, Ihr Bruder Habtamu, the families. Ich mache mir wirklich Sorgen, was passieren wird. Werde ich etwa obdachlos? Das kann gut sein. Sie sollten sich über sowas Gedanken machen. Wie sieht's aus, Stuart? Hast du gewonnen? Das tut mir leid. ከቤተሰብ በላይ ምን አለን? ሰላም ለቤተሰብ! ሴነ ዚፕሴፍ ፋሚሊየን ባንደ ዘ ፋሚሊ It's hard. Life is hard. Am großen Obelisken wartet Mactis Bruder Habtamu, 27, auf Kundschaft. It's not difficult, I mean, if you are smart. You know how to convince them, you know. Es ist ganz einfach, wenn man clever ist und weiß, wie man die Leute überreden kann. Ich führe sie ein bisschen herum. I show them like a mountain or churches. Auf dem Parkplatz steht der Jeep, den Mactis ihm aus Amerika geschickt hat. Damit könnte er Touristen vom großen Obelisken zu den Felsenkirchen fahren. Aber Habtamu hat das Geld für die Ersatzteile in ein anderes Auto investiert. But right now I don't have anything. Also im Moment bin ich pleite. I hope that I will have some money coming 3 months. Aber ich hoffe, dass ich so in 3 Monaten wieder flüssig bin. Give me a B. Give me a M. Give me a W. Oh, Habtamu. Lange lebe deine Schwester in Amerika. I think it's not that much hard in America. In Amerika ist alles viel einfacher. They're okay. What will be your plan for today? Und was machst du heute noch so? Today? Ihr werdet ins BMW gehen. I don't know. Mal sehen. I'm gonna go around there mit meinen Freunden rumhängen. This. Sowas. Und dann werdet ihr alle ohne lästige Kondome mit Sitachi schlafen. Hier spielt die HIV-Lotterie. Die Quoten stehen gut. Weil 65% der jungen Männer in Bonga den Virus haben. Jalates Farminallen, Szene 18. Raum für Hoffnung, a space for hope. Fast. In L.A., Stadtteil South Central, steht Mulu, Schwager von Habtamu, Ehemann von Mactis, in einem weißen Baumwollumhang vor einem abgewrackten Lagerhaus. አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምህ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ኦ ሙሉ ጌታ ዱ ሃስት ካይነ አርባይትስ ኤርላውብኒስ ኡን ካይነ ፓፒረ ጎት ደር ዱ ቢስት ኢም ሂምል ገሃይሊግት ወርደ ዳይን ናመ ዳይን ራይች ኮመ ዊ ኢም ሂምል ሶ ኦፍ ኤርደን ኩስሜት ያከት መንግሥት ሃይሎስ ወት በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግስቴ ማርያም ዱ ማስት ዲር ሶርገን ኡም ዳይነ ፍራው ኡም ኢርን ሩክን ኡንድ ኢርን ኮፕ ኢፍ ሹል ቢ ፓራላይዝድ ዋት ዊል ቢ ሃፕን ሺ ሃስት አክሴፕትድ. Deine Frau macht sich Sorgen um euer Konto und um ihren Bruder Chuchu. Hey, Chuchu. Name is Mike. Michael, 12 Jahre alt, Spitzname Chuchu, kleiner Bruder von Magdis. Derzeit wohnhaft? Juvenile Hall, L.A., South Central, C.A. Alle Minderjährigen sind mit Handschellen gefesselt, Hände auf dem Rücken. Das ist Vorschrift. Die Zellen dort tragen Namen wie Hoffnung, Lob, Vertrauen. Das soll die Kinder ermutigen, wenn sie in ihre Zellen gehen. Eine heißt Optimismus. Das ist unsere Gummizelle. Die Wände sind aus Gummi, damit das Kind sich nicht verletzen kann, wenn es seinen Kopf gegen die Wand schlägt. Is what we call the safety chair. Darin können wir sie an Händen und Füßen fixieren. They can't move their arms. They are like this. Chuchu. Name is Mike. You want to tell me what happened that day at school? No. Eines Tages nahm Michael, genannt Chuchu, 12 Jahre alt, aus Bonga, Äthiopien, die Pistole seines Freundes JC mit in die Schule. Why did you do that? It was not my gun, it was JC's, okay? Who is JC? Is he one of the guys from your class? Jetzt sitzt er im Jugendarrest und hasst seine Familie. Er hasst seine Schwester Magdis, die nur amharisch mit ihm sprechen will. Er hasst seine Mutter Bossi, weil sie als Barlady im BMW gearbeitet hat und vor 5 Jahren an AIDS gestorben ist. Er hasst seinen ältesten Bruder Geta, der ihn adoptiert und nach Amerika geholt hat. Why do you ask me all these questions? You're not my mother. My mother is dead. And Geeta, he's not my father. Did he tell you that he married his own sister to bring her to America? They're so fucking retarded. They just don't get it, okay? Am meisten hasst er das abgefuckte Land, aus dem er kommt. Fuck Ethiopia, fuck them, fuck you too, okay? Asha Asha Bad Billy, who would them based in a Ania Giluba, who would banana? You mask a bachu kaginachu. Ege bachum kutachu. 10:19. Endstation, Sheraton, Verdi. Mulu. Wie geht es dir? Ja, ich. Mir ist viel passiert. Wo bist du denn jetzt? Im Sheraton? Sag allen schöne Grüße. Willkommen im Sheraton von Bonga. Ein windschiefer Bambusverschlag an der Hauptstraße. Wer hier sitzt, kann alle sehen, ohne gesehen zu werden. Das Sheraton ist Jayesh Lieblingsplatz. Hier sitzt sie, redet, raucht. Süchtig, ich bin süchtig von Zigarette. Und wartet auf das Geld, das Magdis ihr jeden Monat aus Amerika schickt. Jayesh, was haben sie mit dir gemacht? Du warst das schönste Mädchen im ganzen Dorf. 4 Serien Elektroschocks im Emanuel-Krankenhaus von Addis Abeba. Einmal im Monat eine Spritze aus Deutschland, die dich dumpf und schläfrig macht. To make you sense of us. This is made of German word. Schlaflos, kein Appetit. Eines Tages ging Jayesh, 19 Jahre alt, Schwester von Magdis, derzeit Los Angeles und Schwägerin von Mulu, beste Schülerin der ganzen Schule, nach Deutschland. Da war dieser ältere Herr, gebildet, christlich, wohlhabend. Er hat geschrieben, ich will gerne diese arme Fräulein helfen, nach Deutschland zu bringen. Er hat geschrieben, er hat mir genommen. Er brachte dich in das gelobte Land. Bundeskanzler Kohl, Papa Paolo, meine Freundin Petra Jacobs. Dort waren alle so nett zu dem armen Kind aus Afrika. Die Leute sind nett. Bücher, Kleider, alles gibt es. Das Essen, Kuchen, Schokolade, immer. Du wolltest zur Schule, Ärztin werden. Aber sie schickten dich zu Schwester Ursula. Schwester Ursula, eine nette Frau. Ich habe in Altersheim bei dieser Frau gelebt. Ich mache Schleim, ich mache Eierschalen, ich mache Kartoffelschalen. Ich mache ein bisschen in die Küche. Du warst eine Hausmaid in Deutschland? Well, I'm the mistaken. You know, I said, I came to do not wash glasses, I came to go to school. I said, okay. Schwester Ursula said, hier gibt es viele Sachen zu studieren. Bleib hier. Nein, ich bleibe nicht hier. Ich muss in die Schule gehen. Jeden Tag hast du gegrübelt und nachgedacht. The family, du hast dich geschämt. Your mind had an accident like this. Sie haben dich zurückgeschickt. She missed her chance and now she regrets. Dieses Deutschbuch, wo ich gelernt habe, I know all verbs. Akkusativ, Nominativ, Dativ, Präposition. Heute hast du nur dein altes Deutschbuch. Hier ist eine Karte, das ist eine Landkarte von Europa. Hier ist die Bundesrepublik Deutschland und hier ist die Deutsche Demokratische Republik. Und du hast den Traum nach Hause. Nach Deutschland zurückzukehren. Whatever, I need to go back to my home, to Germany. Baka. Yeruk Salam Talen Nante. 10:20. Kein Gruß, Benga. From Cologne, with love. Salam. Eines Tages kommt Martina Schulte, Autorin aus Köln, nach langer Reise in das Haus ihres alten Freundes Melko. Er hat es vor 10 Jahren für seine Eltern gebaut, als er in Bonga noch einen gut gehenden Souvenirshop hatte. Wie geht es Melko? Melko geht's gut. Auf dem Tisch die Fotos der 4 Söhne. In der Mitte ein Bild von Melko auf der Wildwasserbahn vom Phantasialand. Darunter auf Amharisch, ich besichtige eine historische Sehenswürdigkeit in Deutschland. I have brought some picture for you. Fotograf an dich, Charlo, Jesu, nicht an dich. You see, he's good? Ja, er sieht gut aus, Gott sei Dank. Warum ist Melko nicht mit dir gekommen? It's a little bit complicated, okay? Okay. The Habesha, when they come to Germany, they ask for Asylum. And Melko did this the same way. He came to Germany. Was erzählst du da eigentlich? Eine Geschichte. Ich erzähle, dass Melko sie so gerne besucht hätte, dass Asylanten aber aus Sicherheitsgründen nicht in ihre Heimatländer fahren dürfen. Ich erzähle, dass er trotzdem kommen wollte und dass ich ihn angefleht habe, nicht zu fahren, weil es zu gefährlich ist, weil er sonst seine Papiere verliert und sie ihn nach Äthiopien zurückschicken. Und das haben sie geglaubt? So, for his father. Sie haben sich über seine Geschenke gefreut. He sent the shoe. Nike Air für Papa Melissa. He also, God bless you. I'm very happy now. That's why he's. Are you happy with this model? Ich bin glücklich. Es sind gute Schuhe. Nike Luna Trainer, White Neon für Elk Alem. Melkus Vater sieht ganz schön klapprig aus. Er kann kaum mehr richtig aufstehen. Es ist das Herz. And I have another one also. This is very special picture. Nein, Fotograf. Ja, hallo. Die Germanoa, one night to President. Ja, letztes Fotograf. Es ist ein Foto, das Melko mit der Kanzlerin von Deutschland zeigt. Sie ist die Königin von Deutschland. Das ist wirklich toll. Was für ein Glück. Es ist gut aufgenommen. Der König ist ja eine Frau. Melko und Merkel. Wieso hat ein Putzmann ein Foto mit der Kanzlerin? Ich habe mal eine Sendung über ihn gemacht, die einen Preis gewonnen hat. Das Foto ist von der Preisverleihung in Berlin. Melko, you become very respected person in Germany. Ich bin froh, dass die Deutschen ihn mögen. Das ist die Hauptsache. Thankful for the German people if they like him very much, she said. Irkalem. Ich habe der Martina etwas für dich mitgegeben. Heiliges Wasser und Berbere und zwei Poster vom Obelisken und von den Felsenkirchen. Eins ist für dich, eins für die Frau, die das Land bei euch regiert. Okay, Merkel. Du meinst die Merkel? Sag ihr, dass ich ihr dieses Poster geschickt habe. Ich werde es ihr geben. Kein Problem. ከእውነት በላይ ምንም የለም እውነት ይሁን ካንተ ጋር ቴነት 21 ዋሃይት ኦደ ፍሊሽት ትሩዝ ኦደ ቴል ሚ አባውት ማይ ፋሚሊስ ማርቲና ዋት ዩ ዋና ኖው አባውት ኤቭሪቲንግ jedes mal wenn ich aus äthiopien zurückkomme fragst du mich nach deiner familie how is my father he's doing fine really can you imagine that he climbed up all the simi mountain by himself nach 8 jahren und vielen reisen nach bonga bin ich immer noch keine besonders gewandte Lügnerin. Oh, really? And how's that touching? Aber ich kenne die Antworten, die du gerne hören willst. She's beautiful as ever. And she really loved the shoes you were sending her. You think it's a good idea to marry her and to bring her here in Germany? Or I should take the lady from Bahrain? Wenn ich nicht weiter weiß... I don't know, it's a difficult question. You haven't seen Satachi for a long time. Wechsle ich einfach das Thema. Yeah, and of course your mother sends you some Berbere. Oh, okay. And some holy water. Oh, nice. And this is a poster for Angela Merkel. Oh, okay. She told me on the phone already. Mama. And what's that? Und kurz darauf, im nächsten Minenfeld zu stehen. This is actually a picture Brooke made for you, the son of Abebe. Eines Tages malte Brooke, Sohn von Abebe, dem Cousin von Melku, der gerade aus Israel zurückgekehrt war, ein Bild für seinen Onkel Melku in Deutschland, der dort so reich geworden war, ach ja? Dass er dem halben Dorf Turnschuhe und Geld schicken konnte. Okay. And there are two persons, and this, he said, is you, and this is the Queen of Germany. Okay. Er war ein so respektierter Mann geworden, dass ihn sogar die Königin von Deutschland bei sich empfing und zu einem ihrer engsten Berater ernannte. And you know what he asked me? Uh-huh. He asked me, why is Melku so successful in Germany? And why did my father fail in Israel? What did you told him? I said he should ask you. Are you crazy? እግዚአብሔር ባጠገቤ ከሆነ አልደበቅም ኖ አልደበቅም የቦንጋ ልጆች ቦንጋ ቦይስ ግሎባል ቪሌጅ ስቶሪስ አንድ ጨዋታ ከማርቲና ሹልተ ፊቸር ፎን ማርቲና ሹልተ ጃንሆይ ባጠገቤ ከቆመ ለምን እፈራለሁ Es sprachen David Schanko, Katharina Zapatka, Alexander Kuhn, Brigitte Grotum und die Autorin. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Sonja von Brocke. Regie Nikolai von Koslowski. Gefördert durch die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk 2009.